So, Frau Leiflinger, Ihr Schwiegermutter schläft jetzt. Ich habe ihr einen Tee hingestellt, im Fall, dass sie aufwacht in der Nacht. Und morgen kommt ja auch der Doktor wieder. Jesus, was ist denn mit dem Hund los? Da fragt sie besser meinen Mann. Herr Leiblinger, jetzt schlag mir das Blechle, was händ sie denn? Und der Hund, der wimmert in der Küche. Oh, Jesus Gott, mir ist Gott schlecht. Vergiftet, alle miteinander. Also, Ihre Mutter, die ist erkältet und die wird damit fertig, rüstig wie sie ist. Wer weiß, Schwester Claudia, Don stirbt und ich bin der Nächste. Und es hat es nicht da, die Bärbel, das falsche Mensch. Also. Frau Leiblinger, jetzt sagen Sie doch, was passiert ist. Alles gelogen. Diese Ehe ist eine Hölle. Er bringt mich noch um den Verstand. Oh. Aber der Hund ist tot. Heimerans Höhle. Kriminalhörspiel von Joy Markert. Regie Alexander Schumacher. Ist es wirklich wahr? Meine Vorgängerin hat ihren Abschied eingereicht, weil sie einen Bullen geheiratet hat? Aber Leonie, die Sabine, die hat den Kriminalhauptkommissar Aufenanger geheiratet, nicht irgendeinen Bullen. Und jetzt sind sie in den Flitterwochen. In Venedig. Und wie immer hat alte Pflege in Ravensburg. Sie hat einiges vergessen, eure Sabine. Ich habe einen Stapel Klaviernoten gefunden. Ich habe auch etwas gefunden, Leonie. Was macht dieses Hufeisen über deiner Bettstatt? Sollte das als Glücksbringer gemeint sein, ist es Aberglaube. Und der hat bei einer Diakonisse wirklich nichts zu suchen. Das ist kein Glücksbringer, Schwester Katharina. Es ist die einzige Erinnerung an Baldur. Warst du mal verliebt? Ja, in ein Wallach. Zufrieden? Ich hatte nämlich Reitunterricht. Das wird nicht einfach mit der neuen Reitunterricht. Wir uns damals gerade noch was Hamstoff oder gereicht. Und ich aus einem reichen Haus. Hat Tennis gespielt. Und wahrscheinlich in Champagner badet. Und war bestimmt für eine Professorenlaufbahn oder eine Heirat mit einem Professor ausersehen. Wer weiß, wieso die ausgerechnet Diakonisse wurde ich. Wahrscheinlich zum Entsetzen der Eltern. Schwester Claudia! Was ist er, Holdorf? Viel Geschäft, weil der Chef flittert. Naja, ohne Aufnager gibt's auch keinen Mord, habe ich das Gefühl. Alles ruhig. Allerdings wird da was gemunkelt. Stimmt es, dass der Leiblinger sich bedroht fühlt? Sie machen da doch die Hauspflege. Ja, der Haussäge hängt mordsmäßig schief. Aber jetzt haben sie sich scheint's wieder versöhnt. Ach. Er sponsert die Busreise für Diakonie. Und sie hat gesagt, sie käme auch mit. Weil wenn man mal rauskommt, wird der jetzt schon wieder harmonisch werden. Oh. Alles ruhig in Ravensburg. Wahrscheinlich Herbstleben. Ja, so. Also, meine Damen und Herren. Ja. Als Leiter der Diakoniestation Ravensburg darf ich Sie zu unserer Slowenienreise recht herzlich begrüßen. Leiblinger, ist denn das jetzt nötig, dass der Motor die ganze Zeit läuft, Herr Gottsack? Plitschnick, Motor aus. Mach ich. Ihr werdet unterwegs an unsere Kolleginnen und Kollegen denken, die heute für uns Überstunden machen, gell? Aber letztes Jahr haben es ja einige Angestellte auch übernommen, Kett. Gell, Frau Schad? Ich hab's gern gemacht, Chef. So, das ist also klärt. Auch bei die Diakonisse, nicht wahr, Schwester Katharina? Wir können also ohne schlechtes Gewissen wegfahren. Ohne ein schlechtes Gewissen macht's Ihnen doch gar keinen Spaß. Immer ein Sprichle auf Lager, Frau Vetter, gell? Also der jährliche Ausflug von denen, die in der Diakonie tätig sind, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und ist ein Herzenswunsch von alle, besonders der ehrenamtlich Tätigen, aus deren Kreis ja gesponsert wird. Herr Dr. Blechetzried, das ist aber jetzt nicht der Bus, den der Leiblinger versprochen hat. Der ist auch in Ordnung. Kein nichts dafür, dass besoffene Halbstarke mein Luxusliner aussieht mit auf dem Mariaplatz. Schwester Claudia war Zeuge. Und darüber hinaus stellen meine Frau und ich auch den Fahrer, Herrn Plitschnick. Ah, deswegen haben sie die Höhlen Westschlowenien vorgeschlagen, weil ihr Fahrer daher stammt. Na, spart man sich gleich die Kosten für einen Ortskundigen. Ja, ich muss dazu sagen, Frau Apothekerin Vetter sponsert übrigens mit einem erheblichen Zuschuss die Übernachtungen unterwegs. Und die Diakoniestation hat von dritter Seite einen Beitrag für die Verköstigung erkriegt. Der Reiseleiter für die Höhlen sparen wir uns auf, Frau Vetter. So. Ja, ja. Der zivildienstleistende Heimeran kennt sich nämlich bestens aus, weil er sich auf ein, wie heißt jetzt nochmal das Studium? Ah, jedenfalls, er bereitet sich auf ein Studium vor. Speleologie. Na, sag ich doch. Höhlenkunde. Schwester Katharina und Jens Heimeran hatten sich gleich nebeneinander gesetzt. Er erzählte von Höhlen und sie hing an seinen Lippen. Ich erinnerte mich, wie sie früher mal von Pilzkunde geschwärmt hatte. Das war längst vorbei. Jetzt begann ihre Leidenschaft für Speleologie. Leonie hatte sich zur Apothekerin Grete Vetter gesetzt. Sie redeten über Pferde. Frau Vetter war passionierte Reiterin, wie sie sagte. Leiblinger saß vorn neben seinem Fahrer Plitschnick und Frau Leiblinger setzte sich entschuldigend neben mich. Dünn und stumm, wie ein Hering. Einige packten ihre Feschrobrote aus, kaum dass wir Weingarten hinter uns gelassen hatten. Baldo hatte einen weißen Stern auf der Stirn und eine Flocke zwischen den Augen. Das muss ihnen aber schwer gefallen sein, dass sie hinter auf das Pferd verzichten müssen. Meine Eltern hatten mich im Urlaub mitgenommen und Baldur in die Obhut eines Reiterhofes gegeben. Und als wir zurückkamen, sagte man uns, dass er gestorben ist. An einer Kolik. Angeblich völlig überraschend. Ja, und da habe ich den Entschluss gefasst, ich werde niemanden mehr im Stich lassen. Ich werde Verantwortung übernehmen und helfen. Deshalb habe ich mich zur Diakonisse ausbilden lassen. Ein wahrhaft protestantisches Gelöbnis. Was ich sagen wollte, Herr Heimeran, ich habe im Lexikon über Höhlenkunde gelesen, dass es um Entstehung, Entwicklung und Alter von Höhlen geht. Schwester Katharina. Um Klimabedingungen, Sedimente und Fossilien, im Höhleneis eingeschlossene Pollen, Stein- und Knochenwerkzeuge, Tonscherben. Schwester Katharina, ja. Damit brauchen Sie sich nicht zu belasten. Das erzähle ich doch an Ort und Stelle. Oh. Genießen Sie einfach die Schönheiten. Das ganze Westslowenien ist voller Höhlen. Wie die Schwäbische Alb. Da war ich mal. Nebelhöhle, Bärenhöhle. Leider war das viel zu kurz. Bei Postojna, da ist gleich ein ganz Sammelsurium von Höhlen. Die Postojnska-Jama, die Planinska-Jama, die Pivka-Jama, die Pretjama und... Sie werden doch jetzt nicht alle aufzählen, Herr Leiblinger. Die Skuzianske-Jame, also die Höhle, sind riesig und mitten einversickert der Fluss Reka in die Unterwelt. Das kann ich mir doch jetzt nicht alles merken. Ich wollte nur von Herrn Heimeran Grundsätzliches über Höhlenkunde erfahren. Man hat's ja bloß gut, mein Schwester. Chef, da ist irgendwas mit dem Bus. Wir müssen mal eine Päusle machen. Ich habe noch eine vorgeschlagen. Ein Juwel, sag ich Ihnen. Die Vilenica-Höhle bei Lipica. Aber der Zivi hat gemeint, die wär's klein. Und für alle hätten wir keine Zeit. Lipica? Das weltberühmte Gestüt Lipica? Aber Frau Vetter, da kommen doch die Lipizzaner her, da müssen wir doch hin. Ja, ha ja, eben drum. Und ich habe Triest vorgeschlagen. Und wer weiß, was da noch alles vorgeschlagen wird. Also jetzt was ist? Wir können nicht ewig und drei Tage unterwegs sein. Wer kennt das jetzt? Also wenn das so weitergeht, dann könnt man froh sein, wenn man heute noch bis Villach kommt. Leiblinger schien das auch zu befürchten. Er wechselte... Man muss doch wissen, ob die Schwiegermutter gut versorgt ist, wenn ich weg bin. Aber die Antwort war ganz unerwartet. Oh, manchmal beneide ich sie. Als Diakonisse, da hat man keinen Ehestreit, keine Sorge und keine Eifersucht. Ich meinte, Stress, den hätten wir auch. Aber sie redet wieder blinde von der Farbe. Sie sprang auf und lief nach vorn, umarmte ihren Mann und fing an, ihn heftig zu küssen. Der Bus schlingerte, als ob sie ihm ins Steuer fallen würde. Pletschnik beugte sich herüber und half, den Bus zum Stehen zu bringen. Frau Leiblinger richtete sich auf und stand erstarrt da. Und ihr Mann schlug ihr mitten ins Gesicht, als hole er sie ins Leben zurück. Also, man glaubt gar nicht, was in einen Neirat, wenn es nichts kostet. Da haben Sie auch recht. Ah, Schwester Claudia. Auch so wach, gell? Du bist die Letzte. Hast du keinen Wecker mit? Dein Ei ist sicher hart geboren. Ja, ja. Ich komme ja auf frisches Läger. Jetzt sei doch nicht so mufflig. Niemand sprach über den gestrigen Vorfall. Oder ich hatte es versäumt. Die Leiblingers hielten Händchen. Alle wollten jetzt mit der Vilenica-Höhle anfangen, wegen der Lipizzaner in der Nähe. Die Pferdefans Leonie und Grete hatten sich bei Dr. Blechetzried durchgesetzt. Also Frau Rösser, habe ich noch nicht besonders viel verstanden. Also einmal eine Vorführung von der klassischen Reitschule auch gucken. Das ist schon etwas, Frau Schad. Also das hat mich schon überzeugt. Mich nicht. Sie haben doch sicher Ihr Strickzeug mit, Frau Schad. Noch eine Zeit auch rum. Es lag in einer üppig grünen Landschaft, das Gestüt Lipizza, inmitten schöner Eichenhaine. Ich hätte mich am liebsten ins Gras gelegt und geträumt. Lipizza, kleine Linde. Aber vor den Pferden hatte ich Angst. Die spanische Hofreitschule zu Wien gibt es seit 1572. Spanisch hieß sie deswegen, weil anfangs nur Pferde spanischer Herkunft dort auftraten. Erzherzog Karl gründete 1580 das Hofgestüt Lipizza für die Prunk- und Paradepferde. Ich gehe nicht, ehe ich nicht geritten bin. Wir wollen doch in die Vilenica-Höhle. Lipizzaner, wie wir sie heute sehen, wurden ab Ende des 17. Jahrhunderts gezüchtet. Das begann mit 6 Hengsten und 18 Stuten. Man kann Reitstunden nehmen, wurde gesagt. Wer weiß, wie lange das dann dauert, Leonie. Aber Reitstunde ist jetzt zeitlich nicht drin. Die Stammmütter, einheimische Kassstuten, wurden zwischen 1740 und 1782 geboren. Die Hengstväter waren ein Däne, zwei Reitstunden. Auf einem Lipizzaner. Das ist ja eine regelrechte Obsession bei dir, Leonie. Sie hat recht. Die Chance kriegen wir doch nie wieder. Holt sich ihre Lipizzaner heute aus dem Gestüt Piber in der Steiermark. Aber die wirkliche Heimat dieser edlen Pferde ist hier, in Lipizza. Einmalig exaltierte Gangart. Vor allem die Gangmanier. Sie werden grau oder braun geboren und verändern sich dann im Laufe. Das Gestüt hatte ja niemand was. Aber es war nicht vorgesehen, dass man sich da fürs Reiten anmeldet. Noch dazu, wenn die individuelle Reitstunde nicht auf Anhieb zu haben war. Katharina wies Leonie richtig dienstlich an, nun Ruhe zu geben. Doch Apothekerin Vetter verschwand ins Büro und kam nach geraumer Zeit mit triumphierender Miene zu Leonie zurück. Ich habe für morgen früh eine Reitstunde bloß für uns zwei organisiert. Da lassen wir einfach eine Höhle aus, gell? Und was ist mit Schwester Katharina? Als sich auch noch die Leiblingers für eine Reitstunde interessierten, wurde Dr. Blechitzried rot im Gesicht. Vor Ärger. Es ist ja wie im Kirchengemeinderat. Nichts wie Fraktionskämpf. Wir verlassen das Gestüt und fahren zur Höhle. Ist das klar, Leiblinger? Das ist schon nicht gefallen. Ein anderer Ton, Herr Blechetzried. Doktor! Na, haben wir ja das Geld für die Kunstreiter ganz umsonst zahlen. Das Bedürfnis nach einer geklärten Rangordnung gehört zum biologischen Erbe eines Pferdes. Dieses Pferd glaubt, es sei ranghöher als Sie. Das kann fatale Folgen haben, Herr Leiblinger. Frau Leiblinger steht hinter dem Pferd, der schlimmste Fehler. Die Pferde akzeptieren die Leiblingers auf keinen Fall. Das bringe ich ja mal meiner Wischpa bei. Da lässt die kein Fremder mehr an sie noch. Und der Pletschnik redet auch noch auf den Arnitsch ein. Was die bloß wellet. Die Höhlenkunde umfasst 5 Tätigkeitsgebiete. Biospeleologie, Geospeleologie, angewandte und technische Speleologie und schließlich Anthropospeleologie. Nutzung von Höhlen im Krieg als Zufluchtsstätten von Verfolgten. Das auch. Richtig, Schwester Katharina. Das ist auch eine Beziehung zwischen Mensch und Höhle. Gerade im jugoslawischen Karst, im Zweiten Weltkrieg. Vilenica heißt kleine Fee. Die Höhle ist wahrscheinlich die älteste touristisch erschlossene Europas. Schon 1633 hat der damalige Besitzer, der Graf Petazzi, die Pfarrei des Ortes Coqueio mit ihrer Verwaltung betraut. Was sind wir denn da? Später geriet sie im Vergleich zu den anderen Höhlen etwas in Vergessenheit. Denn sie ist ja verhältnismäßig klein, 1300 Meter lang. Warum sind denn da so viele Leute? Es wird ja knallvoll. Hier kein Stück Käse, Druckerze. Wir werden den Tanzsaal sehen, die Tropfsteinallee, den Feensaal mit dem 20 Meter hohen Stalagmitenkristall von Vilenica, schließlich die Endhalle voller roter Tropfsteine. Wir kamen nicht weit und Jens Heimerans Lehrstunde wurde abgebrochen. Die Menschenansammlung wurde immer dichter. Wir wussten nicht, warum. In einer Höhle eine Literaturveranstaltung zu erleben, ob man weiter nach hinten kommt? Was uns keiner vorgewarnt hat. Wir müssen einfach versuchen, vorbeizukommen, damit wir wenigstens den berühmten Feensaal erreichen. Wäre sonst jammerschade. Da hätten wir ja auch auf dem Gestüt bleiben können. Und vielleicht hätte sich doch noch eine Möglichkeit zum Reiter geben. Wenn die erst mitkriegen, dass wir absolut passable Reiterinnen sind, mit unserer Erfahrung, geradezu Profi. Habe ich recht gehört. Profi-Reiter? Das kann man schon sagen, gell? Oh, Sie wollen reiten, meine Damen. Ja, schon, aber wir haben erst für morgen eine Reitstunde zugesagt bekommen. Wenn überhaupt. Da lässt sich etwas machen, meine Damen. Ich bin Reitlehrer auf dem Gestüt. Mein Name ist Lebitsch, Vladko Lebitsch. Ich habe auch Pferde in Loki. Das ist das Dorf, wo wir Angestellten vom Gestüt wohnen. Gleich in der Nähe. Ich fahre Sie hin. Und noch? Was ist denn? Ich mache mit Ihnen einen Ausritt. Vorausgesetzt natürlich, Sie sind wirklich passabel. Ob man das so ohne weiteres... Ob man das Angebot so ohne weiteres annehmen kann, meint Sie? Das ist natürlich nicht umso. Da werden wir schon eine. Vilenica ist nach Kräften dabei, die Identitätskrise zu überwinden, die das Festival durch die Katastrophe auf dem Balkan und den neuen Materialismus... Die Veranstaltung hier geht noch Stunden. Sie kommen rechtzeitig zu mir. Gehen wir? Ich rufe meine Helfer gleich an, dann sind die Pferde schon aufgezäumt und gesattelt, wenn wir kommen. Wo ganget ihr denn noch? Frau Vetter, der hat nicht mal gefragt, wer wir sind, wie das wir heißen. Das ist doch auch gar nicht so wichtig. Ist was Besonderes? Na komm halt mit, Claudia. Die beiden Pferdefans bei den Gäulen sah, ist mir erst aufgefallen, dass sie die ganze Reise über Hosen anhatten. Beide, Leonie und Grete Vetter. Und Stiefel. Ja, und die Apothekerin hat sogar 2 Paar Lederhandschuhe aus ihrem Handtäschchen rausgekramt. Ja, ich sehe, Sie sind gut vorbereitet, meine Damen. Reithelme kann ich Ihnen gerne ausleihen. Schwester Claudia, schauen Sie doch mal genau hin, dann schaffen Sie das auch. Man geht schräg von vorne heran, bietet dem Pferd an, an der Hand zu schnuppern. Ja, schauet sie, das Ohrenspiel, freundliches Interesse. Nein, mir bringt keine auf den Gaulen auf. Ich reit nicht mit. Wir haben extra 4 Pferde. Alle schauten mich an, als ob ich was Unanständiges gesagt hätte. Sie die Stuten, ich den Hengst. Ein Helfer von Lebitsch brachte schließlich 1 der Pferde zurück in den Stall. Grete Vetter lenkte schnell ab. Sollen wir im Voraus bezahlen? Aber liebe gnädige Frau. Das sind ja unglaublich kostbare Pferde. Die sind wirklich alle echt unsere Lipizzaner. Da darf auch nicht jeder drauf. Schulter gut geneigt, Sehnen gut abgesetzt, starke Nierenpartie. Die Pferde standen ganz still, als Grete und Leonie aufsaßen. So. Und ich war, ja, ein wenigerle neidisch. Muss ich schon sagen. Aufgeregt bin ich schon. Reiten verlernt man nicht. Nur die Hüfte ist ein wenig eingeknickt. Ich komme schon noch in den richtigen Rhythmus. Was machst du denn, solange wir weg sind? Ich gang zu den Leuten da im Hof. Da steht nämlich ein Motorrad mit Beiwage. So etwas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Mit dem Beiwage. Lass dir die Schocker noch mal ausprobieren. Aber warten Sie, bis wir weg sind. Sie machen sonst die Pferde scheu. Gegen einen kleinen Obolus bekam ich das Motorrad mit Beiwagen für eine kleine Ausfahrt geliehen. Ich fuhr die holprigsten Feldwege und konzentrierte mich ganz aufs Fahren und fand es granatemäßig schön. Mein Reitlehrer hat immer erzählt, dass jede Herde von einem Hengst geleitet wird, der seinen Harem kontrolliert. Ganz wie unser Herr Leppi. Aber das stimmt doch überhaupt nicht. Die ranghöchste Stute führt die Herde an. Sie bestimmt, wann und wohin die Herde zieht. Ja, das habe ich ja dann auch gelernt. Sie führt die Gruppe zu den Futter- und Wasserplätzen und alle folgen ihr in der Reihenfolge ihrer Rangposition. Aber was hat Leppitsch vor? Eigentlich bildet ja der Hengst die Nachhut. So ist es. Aber der Herr Leppitsch nicht. Der ist scheint übervorsichtig mit uns. Jetzt sind wir gut 1 Kilometer im Schritt, dann im reichlich gemäßigten Trab. Aber wann geht's denn endlich richtig los? Was Sie denn scheint Hummeln im Leib. Ich will endlich galoppieren. Herr Leppitsch, da vorne kommen lauter Wiese. Man könnte doch mal richtig galoppieren. Nein, nein, nein, Sie bleiben hinter mir, solange ich nichts anderes sage. Eigentlich wollte ich das Alleinsein genießen. Aber wie ich aufschaue, sehe ich plötzlich vor einem Waldrand die Reitergruppe. Ich hätte gedacht, eine wie Leonie würde selig über die Wiesen galoppieren, aber sie trabte brav hinter dem Reitlehrer her. Weit kommen sie so nicht, dachte ich noch, als ich sah, wie sie von Leppitsch zu einer Waldhütte geführt wurden. Plötzlich hatte ich ein komisches Gefühl im Magen und nahm einen Feldweg, um abzukürzen. Was ist denn? Bockt der Hengst wieder? Hilfe! Sie, lassen Sie meinen Gang los! Halt, halt! Steigen Sie rasch ab, meine Damen! Absteigen, los! Ach Gott, sag! Sie Halbdachel, du Elendiger! Du, das hat er doch wisst! Achtung, Frau Vetter! Und der Robert! Sie waren maskiert. Sie zerrten auch Leonie vom Pferd. 3 saßen rasch auf und die anderen samt dem Reitlehrer rannten hinter die Hütte. Dahinter konnte ich einen Lastwagen sehen. Grete Vetter lag am Boden, es sah schlimm aus. Aber zum Glück hatte sie nur eine Platzwunde am Kopf. Ich hatte natürlich Verbandszeug dabei und etwas Jod. Ich dachte, du kannst Karate, Claudia. Aber davon habe ich nichts gesehen. Karate, das ist Selbstverteidigung. Aber dass du auf einmal auf Frau Vetter losprügelt, das habe ich zu spät gesehen. Das tut mir leid. Ein Sack. Da hätte ja Gott weiß, was passieren können. Und wir müssen hinterher. Die armen Pferde. Also ich weiß nicht, das sind doch Kriminelle. Schmuggler, denke ich mir. Ich habe sowas mal gelesen in der Apothekerzeitung über Lipizzanerzucht und dass welche verscherbelt worden sind, womöglich nach Arabien. Da sind sie doch so scharf auf Pferde. So sensible Pferde, die sterben doch, wenn sie in einen LKW eingesperrt werden. Die kriegen einen Herzschlag. Nur mit einem Schiff sind die geschmuggelt worden. Von Kobo aus, glaube ich. Na, dann fahren wir dahin. Es kann ja nicht sehr weit sein bis zum Hafen. Oder schaffst du das nicht, Claudia? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn die mich nervös macht? Wenn mir dauernd im Kopf rumgeht, warum kann sie mich nicht leiden? Was hat die gegen mich, diese Hochnobeldiakonisse? Die ganze Fahrt so dicht hinter mir, ihre Hände um meinen Bauch gepresst, die... Oh, neu, die mit ihren vornehmen Finger. Das läuft ja wie geschmiert. Hinter dem Ortsschild Srinikal ging es urplötzlich abwärts. In engen Serpentinen hinab. Man sah schon die Adria. Die Kurven wurden gefährlich, der Verkehr dichter. Mir war mulmig. Trotz nur, Schwester Claudia. Sie schaute misstrauisch aus ihrem Beiwagen zu mir rüber. Da kam mir eine tragische Geschichte in den Sinn. In Sportlerkreisen wird sie oft erzählt, über Max Schmeling. Der war mit dem Beiwagenmotorrad auf glitschiger Straße verunglückt. Und Mutter und Schwester wurden beim Sturz herausgeschleudert. Und seine Schwester war gleich tot. Da, ich sehe ihn, da unten fährt der LKW. Das machst du super, Claudia. Den holen wir ein. Ja, aber da ist Durchfahrt verboten. Der hält sich da auch nicht dran. Prestani! Litschne Papiere! Endstation. Das Autokennzeichen konnten wir uns merken. Aber das interessierte die Leute. Ausweise. Dass wir Dieben hinterher seien, machte sie nicht freundlich. Im Gegenteil. Gleich drei Beamte beorderten uns in die Zollwache. Wir seien ins Sperrgebiet eingedrungen. Mehr verstanden wir nicht. Einer telefonierte dauernd, die anderen sahen uns an, als hätte unser letztes Stündlein geschlagen. Holthof, wer stört? Ich bin's, Claudia. Ich habe nicht viel Zeit. Ich bin eingesperrt. In Koper. Eingesperrt? Wie denn das? Können Sie frei sprechen? Nein, nicht mehr lang. Ich habe mich ins Klo eingeschlossen zum Telefonieren. Aber Sie sind doch in Slowenien, oder nicht? Ich berichtete ihm im Schnelldurchgang. Er war ja immer hilfsbereit. Aber diesmal reagierte er ablehnend. Erstens bin ich nicht zuständig. Holdorf. Zweitens ist Slowenien doch ein zivilisiertes EU-Land. Holdorfle. Und last but not least. Aber last but not least hat er eine heimliche Schwäche für mich. Natürlich eine platonische, er ist verheiratet. Aber eine schier intensive Schwäche. Ich mache jetzt etwas, was mir striktens verboten ist, Schwester Claudia. Ich störe den Chef in den Flitterwochen. Venedig ist ja nicht weit von Ihnen. Aber er wird mir das fürchterlich heimzahlen. Ich weiß nicht, wie Sie mir das jemals... Ich konnte Ihnen ja nur nicht das Himmelreich versprechen. Ja, hallo? Wo bleiben Sie denn? Shut up! Schluss damit! Herr, geben Sie! Beide Handys wurden einkassiert. Geben Sie sofort mein Handy her! Und dann gab's Tee. Da war uns klar, dass wir hier länger festgehalten würden. Also passiert sei gar nichts. Klingelt hat's ja. Und im Krankenhaus hätte sie nicht Handy angehabt. Wir probieren es weiter. Vielleicht waren die im Funkloch. Und so lange standet mir rum, oder was? Also wir fahren jetzt ins Hotel Maestoso. Pass auf. Maestoso heißt es, weil einer von den Stammhengsten Maestoso Käuse hat. Wie in dem Roman Hengst Maestoso aufstrahlt. Hier, essen. Raus hier, Frau Vetter, schnell! Oh Gott, sind wir schon? Was waren denn das für Grundstücke? Mikatsu, Ger und Seurinage. Aha. Wie kann ich nicht. Achtung, Entdeckung. In der Dunkelheit standen wir hinter einer Barackenecke. Und Leonie spähte um die Ecke wie Winnetou. Eine Laterne erhellte eine Schiffswand. Davor prügelten sich Männer. Die Pferde aber. Die sahen wir nicht. Das ist ja Levitsch. Drei schlugen ihn zusammen. Wir sahen einen Augenblick zu lange hin. Plötzlich hielt jemand der armen Leonie eine Pistole ans Genick. Na frei! Zurück! Sie sperrten uns wieder ein. Da saßen wir und konnten nicht schlafen und nicht wachen. Zu Nachtigall singt ihre Weise zögernd und leise durch das Tal. Das Harmonium fehlt. Moi, T'Katharina fehlt. Sind sie alle ausgeruht? Weil jetzt geht's in Finsternis. Ja, ja, mein Beschützer. Sie sind ja heut wie die Turteltäuble. Nicht bloß heut. Man sieht's uns bloß nicht immer an, gell? Herr Heinerein, ist das nicht schade, dass man jetzt doch eine Führung mitmachen muss? Ich hätte lieber mit Ihnen das alles erforscht. Im Winter gibt es hier Fledermauskolonien. Können wir uns nicht heimlich separieren? Sie machen mich ja verlegen, Schwester Katharina. Wir bleiben einfach zurück und Sie erzählen mir was. Ich kann einfach nie unterscheiden, was ein Stalagmit ist und was, wie heißt noch der andere? Stalaktit-Titik von oben herab. Pardon, alter Witz. Der hier ist die berühmte Orgel. Kalt ist sie. Ich hätte mir doch noch einen Pullover mitnehmen sollen. 13 Grad, höchstens. Wie tief ist denn die Schlucht? 100 Meter. Sie gilt als der größte Höhlencanyon der Welt. Schon 1815 schwamm ein Josef Eggenhöfner aus Triest den Fluss Reka hinab in die Höhle und kam erst nach 40 Kilometern wieder ans Tageslicht. Beim Dorf Duino im Golf von Triest. Oh, Rilke, Duineser Elegien. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn? Erstmal sind wir in der Höhle. Ja, aber ist man wirklich über die wackelige Brücke? 100 Meter über den Abgrund? Gefährlich war das für die Männer, die die Brücke bauten. Sie haben sie nach dem Höhlenforscher Hanke benannt. Hankes Brücke. Sie erzählen, als seien sie hier zu Hause. Hankes Brücke und Heimerans Höhle. Sie halten mich aber an der Hand. Versprochen. Jens. Oh, Obacht! Der Boden ist quietschig. Na, bleib halt ganz brav, am Tor. Guck auf, Bäbele, spitz dein Schnäbele. Guck auf, Bäbele, zu Mama. Guck auf, Bäbele, spitz dein Schnäbele. Guck auf, Bäbele, zu Mama. Ja. Wie lange, Kollege? Kommt jemand? Guten Tag, die Damen. Guten Tag. Ja, da hocket sie und verzwatzelt hier. Da Aufernanger, schlag mir's Blechle. Ja, grüß Gott miteinander. Tja, also nach Aussicht der Behörde sitzt ihr zurecht. Bloß in der falschen Zelle. Also jetzt hör auf, Alice, Oberkommissar. Ihr habt dem Holthoff doch erzählt, was passiert ist. Also, Anzeige liegt gegen die Daumen vor. Hm? Erstens von einem Landwirt wegen Diebstahl von einem Motorrad mit Beiwagen. Zweitens vom Gestüt Lipizza wegen Diebstahl von 3 geil, wertvolle Lipizzaner geil, darunter ein Hengst. Der scheint noch kostbarer als Stute. Das ist die Strafe Gottes. Weil ich als Diakonisse doch wieder reiten wollte. Na, wäret Frau Vetter und ich doch nicht eingesperrt, das ist doch saudoms Geschwätz. Entschuldige nur. Aber was sagen Sie, Frau Vetter? Also, kenne mal jetzt endlich. Sabine grüßt natürlich. Jetzt komm mal, weil ich im Museum auf einmal zu. Ohne mich. Also, wie Sie das sagen? Oh, die Liebe ist wie am ersten Tag. Aber für jeden, das ist schon unangenehm. Sehr vorgenehm. Übrigens, mein slowenischer Kollege, der Kommissar Srečko Soča, ladet uns zum Frühstück ein. Frühstücksei? Es gibt Eier und Speck, Pfifferlinge und weiße Bohnen. Domaća kuhinja. heimische Küche. Sie müssen ja halb verhungert sein nach dieser schrecklichen Nacht. Was heißt, verzwatzlet schier? Der Kommissar Aufenanger glaubt, mir wäret verzweifelt. Aber das stimmt nicht. Denn wir sind in Gottes Hand. Na ja, gegen ein Gläsle Sekt wäre jetzt auch nichts Eizwinde. Wieso sind wir denn allein hier? Wo sind denn die Typen, die uns hier reingebracht haben? Drei sind flüchtig. Ein Mann liegt tot am Kai. Erst wird gespachtelt. Mit durchtrennter Kehle. Schon in der Steinzeit haben hier Leute gelebt? Die meisten Artefakte fand man in der Tuminzhöhle. Keramikscherben oder Knochen kann ich dir jetzt allerdings nicht mehr bieten. Dann erzähl mir Anthroposteleologisches. Ich könnte dir was Besonderes zeigen. Ja. Die größte Höhle wird nämlich bei Führungen ausgelassen. Aus Sicherheitsgründen. Wir wagen uns in schwieriges Gelände vor. Komm. Jens. Un mattino, scendendo le scale, tutto il passato mi è venuto incontro. Era il vuoto degli anni, era il male di chi si è allontanato per sempre. Was ist das? Eines Morgens, als ich die Treppe hinabstieg, ist mir die ganze Vergangenheit entgegengekommen. Die Leere der Jahre. Der Schmerz um die, die für immer gegangen sind. Woher kannst du Italienisch? Ach, meine Mutter stammt aus dem Tessin. Als Kind war ich oft dort in Ferien. Jetzt bin ich natürlich aus der Übung. Auch die Diakonissen haben eine Vergangenheit. Oh. Bitte vorsichtig, Frau. Ja, also übrigens, euer falscher Reitlehrer, der Lebitsch, wurde regelrecht exekutiert. Oh ja, einen der Zöllner, die in den Fall verwickelt sind, haben Zotschas Leute verhaftet. Lebitsch ist wohl umgebracht worden, weil er den Schmuggelplan schlecht durchgeführt hat. Statt vier wertvolle Libizaner hat er nur drei gebracht. Ne? Sind wir jetzt etwa schuld, dass ein Mord passiert ist? Ja. Ich bin schuld. Er hätte vorher sagen müssen, dass er gar drei Dekar. Ja, du kannst am wenigsten dafür, Claudia. Also ich bitte euch, hebe die pietistische Zerknirschung für später auf. Ne? Der Kollege Socha ist der Ansicht, dass Lebitsch eigenmächtig gehandelt hat. Er hätte einheimische Reiter engagieren müssen, was Geld kostet hätte. Dann hat er stattdessen ich umsonst eine Profireiter eingesetzt. Ich hätte ja gar nicht gewusst, dass Slowenen so knickrig sind, wie man es von uns Schwaben sieht. Ja, vielleicht hat er sein Plan ja genial gefunden. Die andere jedenfalls nicht. In der Adria ist eine Fähre gestoppt worden, da sind die drei Geil wohl drauf. Details hat mir der Kollege Socha nicht verraten. Das Motorrädle bringt einen Polizist zurück. Hat da steht am Leiblinger sein Bus? Ja, na, kann ja eigentlich gleich weiterfahren. Also, Chris Gott sagen, kennt es schon auch. Aufeinander. Oh, komm. Ja, hallo, Chris Gott. Die hallo. Leiblinger sind verschwunden. Und der Plätschnik, der Fahrer auch. Der Bus verliert Öl. Ich hab gleich gesagt, jetzt nicht hoffte, dass Plätschnik Hilfe für den maladen Bus fand. Vielleicht haben die Leiblingers doch noch eine Reitstunde bekommen. Womöglich sind sie in eine krumme Sache reingeraten, wie wir. Aufenanger entschloss sich seufzend zu bleiben. Zum Telefonieren zog er sich diskret zurück. Und was ist mit Schwester Katharina? Die war mit dem Heimerrand zusammen. Ja, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Soll ich sie suchen? Ah, wahr, der kennt sich doch aus. Mann und Maus versickern im slowenischen Karst. Heute glaubt man nicht mehr, dass alle Steinzeitmenschen dauernd in Höhlen gelebt hätten. Sie werden sich vor Gefahren dorthin zurückgezogen haben. Ich sehe sie richtig vor mir, wie sie kunstvolle Keramik schaffen. Jesus Christus, Nein. Da unten liegt jemand. Eine Frau. Wir müssen die hinteren Stufen hinab und durch die Tominzhöhle an den Fluss. Vielleicht lebt sie noch. Wer ist die Tote? Bärbel Leiblinger. Die Frau des Gusserndummeljungers. Der karierte Schal um ihren Hals ist ein Männerschal. Die Diakonisse hat mir gesagt, Frau Leiblinger hätte gefroren und wahrscheinlich hat ihr der Blätschnick seinen Schal geliehen. Das ist der Fahrer vom Leiblinger. Die Leiblingers waren am Schluss aber neu. Ihre Truppe hat sich nicht an die Führung durch die Höhle gehalten. Da ist jeder losgezogen, wie er wollte. Ich war nicht dabei. Ja? Wir blieben alle in einiger Entfernung. Sollten die Beamten nicht stören, aber für weitere Fragen zur Verfügung stehen. Katharina sagte, sie hätten nichts angerührt. Der slowenische Kommissar streifte sich dünne Plastikhandschuhe über und hantierte an dem karierten Männerschal um Bärbel Leiblingers Hals. Die Polizisten suchten erfolglos nach der Leiche von Klaus Leiblinger. Womöglich hat der Fluss den Tod mit sich gerissen. Die Reka fließt unterirdisch bis in den Golf von Trieste. Das ist Italien. Das werden komplizierte Ermittlungen. Warten wir erst mal auf unsere Spezialisten. Und schicken Sie Ihre Leute weg, Kollege, auf den Anger. Die sollen lieber essen gehen, ehe ihnen der Appetit vergeht. Pletschnik ließ sich auch nicht sehen. Der Bus tropfte vor sich hin. Die Diakonieangestellte Irene Schad suchte im Besucherzentrum Matavun nach jemandem, der einen Mechaniker verständigen könnte. Und zwar kalt. Auch innerlich. Ich brauche jetzt einen Schnaps. Ausnahmsweise natürlich. Wer ist jetzt auch das? Ja? Lenke Street. Sind Sie? Hallo. Hallo. Kann jemand die Musik leiser machen? Hören Sie mich? Ja, wer ist denn da? Hallo? Ich bin's, Klaus Leiblinger. Mich trifft der Schlag. Dr. Blechitzried, Sie sind ja grün wie ein Grott jetzt. Geben Sie mir bitte das Handy. Danke. Sind Sie noch dran? Herr, wo stecken Sie? Mit wem schwätzt Sie denn? Endlich brachte ich den Verschollenen dazu, mir zu sagen, was er eigentlich Dr. Blechitzried sagen wollte. Er stünde unter Schock. Es sei entsetzlich gewesen, der Sturz in die Schlucht hinab. Und das Ungeheuerliche. Meine eigene Frau reißt mich in den Abgrund. Absichtlich. Der falsche Mensch reißt mich mit in den Tod. Jetzt beruhigen Sie sich. Sie leben doch noch. Schon? Aber jedenfalls war das ein Mordversuch. Ich bin gefunden worden. Verletzt. Von einem Besucher, der mich im Auto mitgenommen hat. Und mir hat als erstes Bericht erstattet und um Hilfe für meine Frau gebeten. Sie sind nicht mehr zurück. Herr Leiblinger, wo sind Sie jetzt? Lass mich mal, Claudia, gib her. Man fährt mich gerade zu einem Krankenhaus in Trieste. War ich mit meiner Frau? Während Leiblingers Rede hatte ich Hintergrundgeräusche gehört. Sie lebt doch noch. Auf die achtet man ja erst nicht, wenn das Gespräch wichtig ist. Hoffentlich. Aber dann hatte ich die Ahnung, was ich da höre, das kommt mir bekannt vor. Vertraut. Katharina versuchte noch, Leiblinger auszuforschen. Doch dann brach das Gespräch ab. Wer war denn das da am Telefon? Das Basilika-Geläute. Ich kann mir's nicht anders erklären. Der Leiblinger, der fährt gerade durch Weigarter Heimwärts. Holdorf, wer stört? Holdorf, Holdorf, ich kann beim besten Willen nicht kommen. Ich muss zurück nach Venedig. Ich will zu meiner Sabine. Nehmen Sie den Faulhaber mit, lassen Sie den ganzen Gespenstmarkt absperren. Und aufpassen, womöglich ist der Leiblinger... Technik war unauffindbar. Ein Mechaniker reparierte den Bus. Und Dr. Blechitzried musste für teures Geld einen Fahrer für die Rückfahrt mieten. Gleich die erste Untersuchung der toten Bärbel Leiblinger hatte ergeben, dass sie nach dem mörderischen Sturz auch noch erwürgt worden war. Mit dem Schal von Matej Plečnik. Die Fahndung war ausgeschrieben. Vielleicht war er schon in seiner Heimatstadt Divaca. Jetzt lassen Sie uns doch durch, Frau Leiblinger. Wir müssen Ihren Sohn mitnehmen. Ja, können Sie gleich wieder gange. Den kriege Sie nicht. Der ist längst weg. Chef, ja. Ich würde sagen, ich guck bis auf die Bühne auf. Zur Vorsicht. Ja. Der ist richtig weit weg. Und für immer. Und mit einer jüngeren, gell, die noch Kinder kriegen kann und noch mehr Geld hat wie mir. Die sitze längst unter Palme. Wieso muss das schwere Klump auch noch mit Rosvitale? Tja, Herr Leiblinger, wer den Hals nicht voll kriegen kann, Faulhaber, Jan Schellen. Wird gemacht. Ich nehme Sie wegen Mordverdachtes fest, Herr Leiblinger. Oder wie der Schwabe sagt, schon manche oberkluge Hen hat sich ins eigene Nest geschissen. Wir gedenken Bärbel Leiblinger. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Amen. Claudia. Ja? Du lässt mich doch mal Vespa fahren. Leonie, das ist doch kein Pferd. Ich finde es gar nicht gut, wenn mitten in der Andacht über weiß Gott, was für andere Dinge geflüstert wird. Na ja, nur Gedanken sind frei. Zum Beispiel an den nächsten Höhlenausflug mit dem Jens Heimerer. Hallo? Claudia? Moment. Der Holdorf, Claudia. Hat das was zu bedeuten? Was gibt's, Herr Holdorf? Ich wollte mich nur bedanken. Sie waren meiner Karriere sehr förderlich, Schwester Claudia. Sie waren mir auch sehr förderlich. Also dann... Bis bald, Schwester Claudia. Meine Frau lässt auch grüßen. Heimerans Höhle. Kriminalhörspiel von Joy Markert. Die Rollen und ihre Darsteller: Claudia, Sigrid Burkholder. Katharina, Donata Höffer. Leonie, Agnes Mann, Aufenanger, Peter Schor, Holdorf, Marius Marx, Grete Vetter, Sabine Wackernagel und als Jens Heimeran, Christian Beermann. In weiteren Rollen Thomas Lang, Helmut Rühl, Rotraud Rieger, Therese Hämer, Hussein Michael Cirpici, Elisabeth Scherer, Harald Gieche, Peter Davor, Christian Schramm, Matthias Hase und Ivan Robert. Technische Realisation: Jürgen Glosemeier und Ingo Hugenroth. Regieassistenz: Ariane Kessisoglu. Regie: Alexander Schumacher. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2006. Dramaturgie und Redaktion: Angela Di Ciriaco-Süßdorf.